Das Wort, welches an Jeremia von Seiten Jahwes erging, also lautend, mache dich auf und geh hinab zum Hause des Töpfers, dort will ich dich meine Worte vernehmen lassen. Da ging ich zum Hause des Töpfers hinab und fand ihn mit einer Arbeit auf der Töpferscheibe beschäftigt und missriet das Gefäß, an dem er arbeitete, so machte er daraus wiederum ein anderes Gefäß, wie es der Töpfer eben machen wollte. Da erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, kann ich nicht wie dieser Töpfer da mit euch verfahren, ihr vom Hause Israel? Ist der Spruch Jahwes, ganz wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, ihr vom Hause Israel. Bald drohe ich einem Volk und einem Reich, es auszurotten und zu zerstören und zu verderben, bekehrt sich aber dasselbige Volk, das ich bedroht habe, von seiner Bosheit, so lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zuzufügen gedachte. Bald aber verheiße ich einem Volk und einem Reich, es bauen und pflanzen zu wollen, tut es aber, was mir missfällt, indem es meinem Befehl ungehorsam ist, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen versprochen hatte. Und nun, sprich doch zu den Leuten von Juda und zu den Bewohnern Jerusalems also, so spricht Jahwe, fürwahr, ich bereite Unheil für euch und hege Unheilsgedanken wider euch. Kehrt doch ein jeder von seinem bösen Wege um und befleißigt euch gutes Wandels und guter Taten. Sie aber werden sprechen, umsonst. Vielmehr unseren Gedanken wollen wir folgen und wollen ein jeder starrsinnig nach seinem bösen Sinne handeln. Darum spricht Jahwe also, fragt doch unter den Heiden nach, ob jemand derartiges schon gehört hat? Gar Schauderhaftes hat die Jungfrau Israel getan. Schwindet denn von dem Felsen über dem Gefilde der Schnee des Libanon? Oder versiegen je die quellenden Wasser, die wallenden, rieselnden? Doch mein Volk hat meiner vergessen, den nichtigen Götzen räuchern sie, und auf ihren Wegen haben sie zum Straucheln gebracht die Irrpfade der Vorzeit, dass sie ihr Land zu einem Gegenstande des Entsetzens machen, immerwährenden Gezisches, dass, wer irgend daran vorüberzieht, sich entsetzt und den Kopf schüttelt. Wie durch Ostwind werde ich sie zerstieben lassen vor dem Feinde her, den Rücken und nicht das Antlitz werde ich ihnen zeigen am Tag ihres Verderbens. Da sprachen sie, wohlan, lasst uns wieder Jeremia verderbliche Anschläge ersinnen, denn nicht kommt den Priestern Weisung abhanden, noch den Weisen Rat, noch den Propheten Offenbarung, wohlan, wir wollen ihn mit der Zunge niederschlagen und auf keines seiner Worte merken. So merke, Jahwe, auf mich und höre die Reden meiner Widersacher. Soll denn für Gutes Böses vergolten werden, dass sie mir eine Grube gegraben haben? Gedenke, wie ich vor dir betend stand, um ihnen zum Besten zu reden, um deinen Grimm von ihnen abzuwenden. Darum gib ihre Söhne dem Hungerpreis und überliefere sie der Gewalt des Schwertes, dass ihre Weiber kinderlos und Witwen werden, ihre Männer aber von der Seuche erwürgt, ihre Jünglinge im Kampfe vom Schwert erschlagen werden. Möge man Wehgeschrei hören aus ihren Häusern, wenn du plötzlich Mordbanden über sie bringst, denn eine Grube haben sie gegraben, mich zu fangen, und heimlich Schlingen für meine Füße gelegt. Du aber, Jahwe, kennst alle ihre todbringenden Pläne wider mich, lass ihre Verschuldung ungesühnt bleiben und ihre Sünde vor dir nicht ausgelöscht sein. Vielmehr mögen sie dir als zu Fall gebrachte gelten, zur Zeit des Ausbruchs deines Zorns aber handle wider sie.